danke dir, Jacob, danke, vielen Dank. Du warst all die Jahre ein guter Freund. Du wirst heute Nacht von drei Geistern heimgesucht werden. Na,